Einige Minister sind da, das heißt so viele wie noch nie bei einer Verabschiedung. Sie zeigen Solidarität. Der große Zapfenstreich trägt bis heute die beiden ungebrochenen Traditionen deutscher Militärmusik. Der berühmte Choral, ich bete an die Macht der Liebe.